So, hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Alte Muster, neue Feinde zur Vergleichbarkeit von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Ich gebe mir Mühe, so laut wie möglich zu reden. Ich begrüße auch Heribert Schiedel rechts neben mir ganz herzlich und werde jetzt ein paar einleitende Worte vorlesen. Ja. Das Thema des heutigen Abends, der Topos, inwiefern Antisemitismus und Rassismus als vergleichbar und verwoben verstanden werden können, sorgt nicht nur für hitzige Diskussionen innerhalb einiger Linken und den populistischen Medien, sondern ist für uns weiterhin ein grundlegend wichtiges Thema. Wir befanden es für einen ansprechenden Anlass, Diskussionen aus anderen Städten als Quelle zur Inspiration zu nehmen, um nicht immer in der eigenen Suppe zu schwimmen und einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Deshalb hoffen wir, dass wir mit dieser Veranstaltung für einen Anstoß und frischen Ausgangspunkt für neuerliche Auseinandersetzungen mit diesem Thema sorgen können. Unser heutiger Gast ist Heribert Schiedel. Er ist Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands in Wien und Berichterstatter für das Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism der Universität Tel Aviv. Seine Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, die FPÖ und Burschenschaften. Ein Beispiel der letzten Publikation sind der rechte Rand und extreme Rechte in Europa. Wir würden gerne die Veranstaltung für das FSK aufnehmen, wenn ein Mensch Zwischenfragen stellt und diese nicht auf Band hören möchte, dann bitten wir Sie, das zu sagen. Wir würden den entsprechenden Ausschnitt ausschneiden lassen. Zu eurer Information, da hinten, falls noch was da drauf ist, ist noch ein Informationstisch mit ein paar Unterlagen, die Attila aus Wien mitgebracht hat. Und Herr Schiedel hat mir vorhin gesagt, wenn es irgendwelche Zwischenfragen zum Verständnis gibt während seines Vortrags, dann könnt ihr die stellen, inhaltliche Fragen, dann im Anschluss an die Diskussion gerne. Und damit würde ich jetzt übergeben. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Ich hoffe, man versteht mich bis hinten und vor allen Dingen auch sprachlich. Darum möchte ich den Kollegen noch einmal auch oder das wiederholen, wenn ihr etwas nicht versteht aufgrund meines österreichischen Idioms oder weil inhaltlich etwas nicht ganz deutlich ist, bitte mich durch Handzeichen jederzeit zu unterbrechen. Die Frage des Abends ist eine Vergleichbarkeit von Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zulässig. Mehr noch, gibt es Ähnlichkeiten, darüber gibt es Unterschiede. Darüber möchte ich heute mit euch reden und zunächst einmal in 50 Minuten zu einem Überblick und gleichzeitig auch eine Zusammenfassung des Standes der Diskussion geben. Mit der Eskalation des sogenannten Kampfes der Kulturen kam es rund um die Jahrtausendwende zu geradezu paradoxen Verknüpfungen. Auf der einen Seite ein antirassistischer Antisemitismus, der nun durchaus möglich scheint. Auf der anderen Seite, nicht weniger virulent, ein rassistischer oder kulturalistischer Anti-Antisemitismus. Oder politisch umgelegt, es kommt, aber wahrscheinlich auch schon vorher angelegt, aber durch diese Zuspitzung im Kampf der Kulturen um die Jahrtausendwende zu einer Spaltung der Bewegungen, der einen gegen Rassismus und der anderen gegen Antisemitismus. Hinter der Behauptung einer grassierenden sogenannten Islamophobie, die dann auch noch mit Antisemitismus oft und gerne gleichgesetzt wird, verschanzen sich Islamisten und ihre Apologetinnen, welche, und das ist sozusagen die Funktion auch des oder eine der Funktionen des Islamophobie-Vorwurfs bzw. der Gleichsetzung mit dem Antisemitismus, weil dahinter oder damit die Existenz eines islamisierten Antisemitismus geleugnet wird oder versucht wird, diese zu leugnen. Auf der anderen Seite wird der Ausschluss von Muslimen, von Muslimas, ihre Diskriminierung, ihre Verächtlichmachung immer öfter mit dem Hinweis auf deren tatsächlichen oder angeblichen Antisemitismus begründet und legitimiert. Gerade wir in Wien, im Fall der FPÖ, kann ich dann gerne auch in der Diskussion Beispiele bringen. Gerade von Seiten der FPÖ ist das sehr beliebt und ist, glaube ich, auch nur deswegen möglich, eben hier, ich würde es mal so nennen, mit der Wahrheit zu lügen. Also die Wahrheit ist der islamisierte Antisemitismus, die Lüge besteht sozusagen im eigenen Antisemitismus im Fall der FPÖ. Also dass die FPÖ mit dieser Wahrheit lügen kann, hängt auch oder ist auch der Tatsache zu verdanken, dass sie andere und vor allen Dingen Linksradikale diese Wahrheit sich nicht mehr aussprechen oder oft sie nicht mehr sich aussprechen trauen oder es wollen. Während im ersten Fall, also im Fall derjenigen, die sehr schnell und sehr oft von Islamophobie sprechen, die Ähnlichkeiten und die Gemeinsamkeiten zwischen Antisemitismus und Rassismus demagogisch überstrapaziert werden, werden im zweiten, oft nicht weniger demagogisch, die Unterschiede von beiden verabsolutiert und jeder Vergleich als unzulässig bezeichnet. Dabei scheint zumindest mir diese oder eine vergleichende Analyse von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus geradezu geboten, nämlich um die Unterschiede herausarbeiten zu können, um zeigen zu können, dass Muslime, Muslimas eben nicht, wie manche behaupten, die unter Anführungszeichen Juden von heute sind. Vorneweg eine Bemerkung, die mir wichtig ist, eigentlich müsste man es nicht oder sollte man es nicht, sollte das nicht extra zu betonen sein, aber ich halte es dennoch für bedeutend, es hier nochmal zu unterstreichen. Wenn ich analytisch jetzt zwischen Antisemitismus und Rassismus differenziere, heißt das nicht, dass ich die Opfer von beiden gegeneinander ausspiele. Die Realität des antimuslimischen Rassismus anzuerkennen und natürlich auch zu bekämpfen, bedeutet nicht automatisch, den Antisemitismus von Muslimen, von Muslimas unter Muslimen, Muslimas zu verleugnen. Vielleicht noch eine zweite kritische Vorbemerkung zum Islamophobie-Begriff, wie euch schon aufgefallen wird, den ich kritisiere, auch nicht verwende. Ich spreche stattdessen vom antimuslimischen Rassismus. Mit dieser Rede von einer Phobie, also von einer irrationalen Angst, werden meiner Meinung nach die Realängste, zum Beispiel von einer iranischen atomaren Bedrohung, vor islamistischem Terror oder vor politischen Terraingewinn des politischen Islam, den ich für eine Ideologie halte, dazu vielleicht auch in der Diskussion mehr. Also diese realen Ängste werden sozusagen ausgeblendet, stattdessen spricht man nur von den irrationalen, eben von den Phobien. Es geht auch nicht um den Islam, wie der Begriff Islamophobie suggeriert, sondern es geht um Muslime, um Muslimas, um Menschen, die beziehungsweise Menschen, die für solche gehalten werden. Sie stellen, ähnlich wie im Antisemitismus, die Projektionsflächen oder gewisserweise phobische Objekte dar. Wenn wir in der Analyse des antimuslimischen Rassismus zum Schluss kommen, dass es sich, also bei aller Ablehnung des Begriffes der Islamophobie, aber dass es sich hier dennoch um, wenn man so will, einen spezifischen Rassismus, um ein spezifisch antimuslimisches eben Ressentiment handelt, das sich qualitativ vom Rassismus in seiner kulturalistischen Form, also vom kulturellen Rassismus unterscheidet, eine spezifische soziale Funktion, eine andere Funktion erfüllt, andere psychische Bedürfnisse auch befriedigt wie der kulturelle Rassismus, dann müsste das aber auch eben begrifflich einen Niederschlag finden. Und da stellt sich so die Frage, ob das Beiwort antimuslimisch reicht, um diese Spezifik zu betonen. Oder, wie Armin Pfahl-Trautmann meint, hier nicht ein weiterer Begriff sozusagen in die Diskussion gestellt gehörte, nämlich der Anti-Muslimismus. Ich lasse das hier mal offen. Erstmal auf jeden Fall zumindest lieber wie der Islamophobie-Begriff. Ich möchte zunächst noch etwas sagen zum antimuslimischen Rassismus, bevor ich dann zur Vergleichbarkeit, zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden komme. Wir haben beobachtet in Europa nach 9/11 zunächst keine Zunahme antimuslimischer Ressentiments. Ganz im Gegenteil, nach 9-11 steigt der Antisemitismus weltweit, auch und vor allen Dingen in Europa. Wir haben es hier wohl zu tun, eine These, wenn man so will, psychoanalytische, nämlich mit einer Identifikation mit dem Aggressor. Wer eine Vermutung, dazu kommt natürlich die Schadenfreude, der alte Anti-Amerikanismus. Erst ab 2004 lassen sich in Europa, sozusagen lässt sich ein signifikanter Anstieg antimuslimischer Ressentiments feststellen. Das hat meiner Meinung nach den Zusammenhang mit einer Mordtat in den Niederlanden, nämlich die Ermordung des sogenannten Islamkritikers liberaler Provenienz, also kein Rechtsextremer, eine Besonderheit des niederländischen und skandinavischen sozusagen Antimuslimismus unter Anführungszeichen, nämlich Theo van Gogh, der hier ermordet wurde. Und hier kommt es dann natürlich auch im Gefolge der Anschläge von Madrid und später dann London zu einem wirklich sehr deutlichen, sprunghaften Anstieg dieser Ressentiments, dieses Rassismus. Der antimuslimische Rassismus dient jetzt der politischen Rechten, der extremen Rechten. Und ich habe drei Exemplare auch mit von dem Buch, das im Herbst 2011 erschienen, Extreme Rechte in Europa, wo ich versucht habe, diese Bedeutung oder die verschiedenen Funktionen des antimuslimischen Rassismus zu analysieren. Also dieser Rechten, dieser politischen Rechten dient ja vor allem als, wenn man so will, ein Vehikel für die alte Fremdenfeindlichkeit, für den alten kulturellen Rassismus in dem Mainstream-Diskurs. Diese Tatsache ist auch empirisch belegt. Das, was die Bielefelder, also im Zusammenhang mit den Forschungen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, Islamophobie nennen, was immer man davon hält, aber was auch bei ihnen rauskommt, ist eine ganz deutliche Korrelation mit Fremdenfeindlichkeit. Ja. Auf der politischen Ebene wird das tatsächlich auch ganz offen so konzipiert. Wie gesagt, ich habe sehr viele dieser Schriften auch analysiert für das Buch oder im Rahmen meiner Arbeit. Und ja, man hat einfach das Gefühl, dieses Wissen, dass rassistische Inhalte leichter und mehr Gehör finden, wenn sie in einem vermeintlich aufgeklärten, liberalen oder christlichen Gewand daherkommen. Dieses Wissen wird von der extremen Rechten umgesetzt oder, wie die NPD das 2010 formuliert hat, mit Islamkritik zum Erfolg. Ja, gerade die Neonazis waren hier bei dieser, wenn man so will, antimuslimischen Innovation des alten Einwanderungs-Antimigrationsrassismus sehr auf der Bremse. Es hat natürlich historische Gründe, die Nähe des Nationalsozialismus auch zum politischen Islam. Hier weigerte man sich, hier wo eben auch ein Primat des Antisemitismus nach wie vor herrscht, weigerte man sich lange Zeit, diese Wende hin auf die Muslime und Muslimas nachzumachen. Erst relativ spät und im Gefolge auch der Sarrazin-Debatte, die auch in diesem Text hier erwähnt wird. Die NPD schreibt, nach dieser oder durch die Sarrazin-Debatte wurde das Denken viel freier, das Reden viel freier in Deutschland und die Islamkritik dient sozusagen oder kann der nationalen Opposition, auch Euphemismus für Neonazis, sozusagen als, wie es heißt, als Türöffner für weiterreichende Forderungen im Zusammenhang eben mit Ausländern, also Ausländer raus, dienen. Also hier eher auch ein taktisches Verhältnis. Die neonazistische Rechte ist im Kern pro-islamisch geblieben, beziehungsweise pro-islamistisch. Sie sucht auch das Bündnis mit dem politischen Islam. Stichwort Teheran 2006, Dezember, internationale Holocaust-Leugner-Konferenz mit über 60 Neonazis und Islamisten aus der ganzen Welt. Der antimuslimische Rassismus hat, wie gesagt, diese Türöffner-Funktion in dem Mainstream. Er hat noch eine andere Funktion, nämlich, und auch hier Ähnlichkeit zum Antisemitismus, er bildet auch in politischer Hinsicht, in parteipolitischer Hinsicht Gemeinschaft. Die extreme Rechte hat ein Problem im Unterschied zu den Neonazis oder hatte ein Problem, nämlich sie ist vor allen Dingen nationalistisch. Dieser nationale Partikularismus verhinderte es lange Zeit, dass sich übernationale Allianzen bilden konnten. Wenn deutsche Rechtsextreme nach Tschechien fahren, werden sie dort von tschechischen extremen Rechten verprügelt. Ihre Grenze, die sie im Andenken an die sogenannten Vertriebenen niedergelegt haben, werden verbrannt. Ja, ähnlich ist es mit Südtirol. Vielleicht nur kurz hier ein kurzer Einschub zur Begrifflichkeit. Ich spreche, wenn ich von Rechtsextremen spreche, nicht quasi in der deutschen Verfassungsschutzdiktion. Wir haben in Österreich einen anderen Rechtsextremismusbegriff, der nicht so auf die Form abhebt, sozusagen auf die Frontstellung gegen die freie demokratische Grundordnung. Die gibt es in Österreich nicht. Insofern gibt es in Österreich jetzt von der Verfassung her nur einen Rechtsextremismus, keinen Linksextremismus. Es gibt für die Verfassungsschützer und Schützerinnen nur den Auftrag, den Neonazismus als verbotenen Teil des Rechtsextremismus zu bekämpfen. In Deutschland würde ich nicht von Rechtsextremismus sprechen. Ich teile die Kritik am Extremismusbegriff, das nur, um uns hier auch Debatten im Anschluss zu ersparen. Ja, also diese verschiedenen Fraktionen können jetzt auch, die verschiedenen Nationalismen werden überwölbt, die Parteien rücken zusammen auf europäischer Ebene. Ich habe das ausgehend von der FPÖ versucht nachzuzeichnen, welche Dynamik dank dieser antimuslimischen Modernisierung des Rassismus in die Parteienfamilie der extremen Rechten gekommen ist. Also das Feindbild Islam begründet geradezu ja, neue Freundschaften, im Fall von Österreich sogar mit Erz- oder Erbfeinden wie dem serbischen Nationalismus oder dem slowenischen Nationalismus. Das muss man sich vorstellen, mit einer Partei wie die, slowakischen Nationalismus, eine Partei wie die slowakische Nationalpartei, deren Vorsitzender Jan Sloter noch 2007 die Beneš-Dekrete als für alle Zeit unabänderlich erklären lassen wollte und sich dementsprechend von der FPÖ ja, in ihren Publikationen wirklich üble Beschimpfungen hat anhören müssen. Genau dieser selbe Jan Sloter ist 2-3 Jahre später der beste Freund, zumindest nach außen hin, von Heinz-Christian Strache. Es gibt hier Parteiabkommen. Ja, und ich meine doch, dass nur eben ein gemeinsames Feindbild dazu in der Lage ist, ja, auch diese alten Feindschaften zu sistieren. Oder wie Heinz-Christian Strache, Parteiobmann der FPÖ, das formuliert hat, wir sind europäische Brüder, weil wir nicht islamisiert werden wollen. Zitat Ende. Also die Stiftung der europäischen Brüderschaft, der Nation Europa gegen die sogenannte Islamisierung, gegen die angebliche Gefahr der Islamisierung. Ja, so viel zum, ich werde noch einiges dann ergänzen, und wenn es um die Vergleichbarkeit geht, da wird auch sozusagen begrifflich vielleicht noch einiges deutlich, sonst wenn es hier noch Unklarheiten gibt, auch was ich unter antimuslimischem Rassismus jetzt genau verstehe, können wir das, falls das nicht deutlich wird, dann sicher in der Diskussion noch klären. Ich möchte nun vielleicht noch ganz kurz, bevor ich zur Vergleichbarkeit gehe, ein paar Gedanken in den Raum stellen bezüglich ja, der Gründe für diese antimuslimischen Ressentiments hier mal so in den Raum stellen. Das ist sehr kursorisch. Eine Variable habe ich schon genannt. Also da besteht jetzt die Frage, was war zuerst? Aber zumindest besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Fremdenfeindlichkeit, Ethnozentrismus bis hin zu Rassismus mit antimuslimischen Ressentiments. Eine weitere Variable, und ich habe das skandinavische Beispiel schon erwähnt und das niederländische, es scheint mir auch einen Zusammenhang zu geben zwischen einem Säkularismus bzw. einem Atheismus oder anders formuliert einer Angst vor schon überwundener Religiosität, sozusagen die im Auftauchen mit der mit Religiosität auch im öffentlichen Raum, mit die Konfrontation mit religiösen Menschen, mit ihre Religion praktizierenden Menschen, sozusagen diese Angst vor dem, wenn man im freudschen Sinne so will, vor dem Unheimlichen, da auch hochkommt. Damit gewisserweise verwandt, aber durchaus wert extra benannt zu werden, ist meiner Meinung nach die Variable, die man, das ist ein bisschen ein sperriges Wort, auch Antimonotheismus nennen kann. Wir kennen das aus der freudschen Antisemitismus-Theorie, der quasi der Hass der, wie Freud sagt, schlecht getauften, unter Anführungszeichen, Christen und Christinnen auf die, die es besser wissen. Ja, die entweder im Fall der Juden und Jüdinnen sozusagen die Ersten waren, die den Monotheismus auch unter großen Opfern, nämlich unter dem Preis der Verinnerlichung des Opfers in Form des Gewissens durchgesetzt haben, dafür sehr viel Feindschaft auch auf sich gezogen haben, beziehungsweise der Islam, der ihn bekanntlich ja erneuert hat, diesen strengen Monotheismus. Hier ist auch schon eine religionsgeschichtliche Nähe von Islam und Judentum angedeutet, die es, wie ich meine, auch nicht überraschend sein lässt, dass es, was auf der Ebene der Ressentiments auch Ähnlichkeiten gibt. Also dieser unbewusste natürlich Hass auf den Monotheismus und seine Zumutungen, denke ich mir, ist auch eine Variable. Ganz sicher werden wir uns einigen bezüglich der Variable der christlicher Hintergrund, christlicher Suprematismus. Dazu kommt natürlich Konkurrenzangst, Christentum, wie, und da bin ich jetzt auch wieder bei der Differenzierung, zumindest zum Judentum, um diese drei Religionen hier in ein Verhältnis zu setzen, Christentum wie Islam sind bekanntlich missionierende Religionen, haben, und das ist jetzt bitte kein Vorwurf, als solcher wird er vor allen Dingen von antimuslimischer Seite immer erhoben, haben sozusagen zum Ziel natürlich, die möglichst viele Menschen von ihrer Religion zu überzeugen, beziehungsweise dafür zu kämpfen, mit welchen Mitteln auch immer, dass quasi das Einflussgebiet ihrer Religion vergrößert wird. Hier kommt gerade von christlich-suprematistischer Seite durchaus immer wieder auch zu Projektionen, also dass man all das auch dem Islam als Ganzes, hier auch diese Vereinheitlichung schon angesprochen, ein wichtiges Moment, ja, all das vorwirft, was man selbst auch macht, beziehungsweise gemacht hat. Eine weitere Variable, ist auch verwandt, hätte eigentlich da oben gleich dazugehört, ist der Kulturalismus, jetzt weniger im Sinne als Form des Rassismus, sondern als grundlegendes Raster, auch Konflikte wahrzunehmen, nämlich nicht mehr dort, wo sie entstehen, nämlich soziale Konflikte, Generationenkonflikte, Geschlechterkonflikte, sondern die sozusagen durch die kulturalistische Brille nur noch als Kulturkonflikte zu erkennen, sie auf eine andere Ebene auch zu heben, wo sie, und das ist wichtig, nicht mehr lösbar sind, außer eben durch Segregation oder durch Gewalt. Insofern, und ich arbeite auch sehr viel mit Jugendlichen, antirassistische Bildungsarbeit und anti-antisemitisches, und hier geht es genau darum, Stichwort Konflikt, Pädagogik, genau, also diese Konflikte nicht zu leugnen, sondern wieder auf die Ebene runterzuholen, wo sie entstehen. Weil nur so macht man sie auch tatsächlich lösbar. Eine zumindest aus der österreichischen Perspektive, auch mit Blick auf die freiheitlichen Moslemfresser gerichtete These oder Variable, ist der Neid auf den Islam, oder wie Gerhard Scheidt es nennt, der Islam-Neid, da kann man ihm durchaus zustimmen, bei allerlei Kritik an anderen Punkten, tatsächlich schlägt gerade bei den angeblichen Islamophoben sehr oft diese Ambivalenz durch, die diese Diskurse durchzieht. Ein Beispiel oder ein Zitat von einem österreichischen ehemaligen Nationalratsabgeordneten der FPÖ anlässlich eines Amoklaufs in einer US-Kaserne im Jahr 2009. Ich zitiere: Auf der einen Seite richtet Hassan, ein islamgläubiger Major der US Army, in einer US-Kaserne ein Blutbad unter seinen Kameraden an, weil er nicht in den Irakkrieg ziehen und auf andere Mohammedaner schießen wollte. Auf der anderen Seite, also jetzt sozusagen die, das sind die anderen, und jetzt auf der anderen Seite wir, auf der anderen Seite diskutiert Österreich nach einem unverständlichen Urteil der Straßburger EU-Richter kleinmütig über die Demontage der Kruzifixe in unseren Schulen. Zitat Ende. Also hier, glaube ich, deutlich geworden, der Vorwurf sozusagen an die eigenen, nicht mehr mit derselben Leidenschaft sozusagen für die tatsächlichen oder vermeintlichen Ziele oder die Religion zu kämpfen oder sie zu verteidigen. Auch was in gewisser Weise die, wenn man so will, die phallische Repräsentanz betrifft, gibt es hier einiges an Neid und an Ambivalenz. Ich habe für das Buch eine geradezu programmatische Schrift dieser sich eben europäisierenden Rechten analysiert von Guillaume Fay. Und das nennt sich Metapolitisches Wörterbuch, steht so in Tradition der eurofaschistischen neuen Rechten. Und da gibt es einen eigenen Eintrag zur Entmännlichung. Ja? Also das ist so quasi eine Diagnose des drohenden europäischen Untergangs. Und es heißt hier unter dem Schlagwort Entmännlichung, Zitat, Abschwächung der Werte von Männlichkeit und Mut zugunsten von weiblichen Werten, von Fremden- und Schwulenkult und Humanitätsduselei. Sozusagen, das ist das, was Europa, also uns, attestiert. Wir sehen auch die Männlichkeit, unter Anführungszeichen, wird zum Gut, dass der eben deswegen gehasste andere besitzt. Im Gegenteil zu Guillaume Fay. Und dass er ihn auch beneidet. Fay beklagt weiter eine, Zitat, Kastrierung, unterstrichen zweimal, des europäischen Mannes, der die fremdartigen Kolonisatoren ihrerseits nicht unterliegen. Zitat Ende. Also der europäische Mann ist kastriert, der islamische Mann nicht. Also wie gesagt, bei allem Hass haben wir es hier auch zu tun mit Neid. Es schreibt abschließend, im Islam, wieder eben verallgemeinert, der Islam würde, Zitat, den Wert der sich behauptenden, ja erobernden Männlichkeit über alles stellen. Zitat Ende. Also wir können sagen, während Homosexuelle in der Islamischen Republik Iran hingerichtet werden, herrscht in Europa, wie das Guillaume Fay auch beklagt und nennt, Homophilie oder eine systematische Verherrlichung der Homosexualität. Also wir sehen auch, mit Neid hat es zu tun, natürlich mit Ambivalenz. Und zum Schluss eine Variable, die mir auch sehr wichtig erscheint, auch hier wieder anknüpfend an die erste, an den Rassismus, das ist der sogenannte Klassismus. Manche meinen ja, dass der Rassismus ursprünglich Klassismus war, also sozusagen soziale Abwertung oder Abwertung aufgrund sozusagen einer sozialen Untergeordnetheit. Ein Zitat von Thilo Sarrazin aus einem Interview mit einer österreichischen Tageszeitung, ganz kurz und knapp, wir haben ein Unterschichtenproblem, Zitat Ende. Also da lässt er all das, die Kultur, die Muslime, den Islam weg, er spricht, um was es ihm geht, um die Lösung des Unterschichtenproblems. Es wurde... Und jetzt bin ich tatsächlich bei der Vergleichbarkeit rund um die Konferenz des Zentrums für Antisemitismusforschung im Dezember, ich glaube es war 2008, sehr viel darüber debattiert, ob diese Vergleiche zulässig sind. Ich glaube, man hat in gewisser Weise auch hier ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also wer hat hier aneinander vorbeigeredet? Auf der einen Seite, ja, Wolfgang Benz, er personifiziert das, was man in Deutschland Vorurteilsforschung nennt. Auf der anderen Seite so etwas, und dem fühle ich mich auch verpflichtet, wie kritische Antisemitismus-Theorie. Die Vorurteilsforschung erkennt Ähnlichkeiten zwischen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus, während die kritische Antisemitismus-Theorie die Unterschiede betont, und das aus gutem Grund. Aber auch unter der Perspektive der Kontinuität, in welcher der Antisemitismus als, Zitat Benz, Paradigma jeder folgenden gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit darstellt, lässt sich eine Ähnlichkeit in der Stereotypie erkennen. Tatsächlich bildet die abendländische, die europäische Konstruktion der jüdischen Anderen das Fundament oder, wenn man so will, das Muster für jede Gemeinschaftsbildung in Europa, die entlang von Religion oder, unter Anführungszeichen, Kultur erfolgt. jenseits von Banalitäten, von Oberflächlichkeiten wie der Hass der Mehrheit, der Starken auf die Minderheit, auf die Schwachen und die damit in Verbindung stehende Paranoia, gründet diese Ähnlichkeit in der, wie ich schon angedeutet habe, eigenen und in der fremden Religion. Wir können mit Sander Gilman sagen, Zitat, was die Europäer am Islam und am Judentum fortwährend beunruhigt, ist ihre enge Verbindung zum Christentum. Zitat Ende. Wobei hier meiner Meinung nach Gilman einen zentralen Unterschied zwischen dem Judentum als, Zitat Freud, und Adorno Vaterreligion und dem Islam als noch dazu, und das scheint mir wichtig zu sein, jüngeres Geschwister, unter Anführungszeichen. Also dieser Unterschied ist meiner Meinung nach wichtig, vielleicht kommen wir dazu, in der Diskussion ihn zu vertiefen. Zuvorderst als Gemeinsamkeit zwischen antimuslimischem Rassismus und Antisemitismus zu nennen, wäre das Bild des Juden auf der einen Seite und des Moslems, jeweils unter Anführungszeichen, auf der anderen, als jemanden, dessen Religion, und es ist in beiden Fällen eine sogenannte Gesetzesreligion, denen, die dran glauben, ein unmoralisches, ein asoziales Handeln vorschreibe. Ja? Also die Gläubigen wären sozusagen verpflichtet, eine der Vorwürfe und auch der Gemeinsamkeiten. Im Gegensatz dazu, der Liebende, der eigene Gott, der anderen, der Strafende, der hassende Gott oder wie es 2005 in der Bahamas stand, der Rachegott. Zitat Ende. Dieser, ich habe es angedeutet, Gemeinsamkeit könnten wir uns, also vorausgesetzt der Begriff findet Zustimmung, am besten nähern eben mit dem Begriff des Antimonotheismus. Dieser Antimonotheismus artikuliert sich etwa, wie Guillaume Fay gegen den Islam herzieht, als, Zitat, den abstraktesten, intolerantesten, gefährlichsten aller Monotheismen. Zitat Ende. Also da steht sozusagen vordergründig der Islam, aber auf den man zielt, aber natürlich trifft man damit auch, und manche zielen ja auch, auf das Judentum als den ersten aller Monotheismen. Ja, im Einzelnen, nach diesen immer noch Vorbemerkungen, welche Gemeinsamkeiten lassen sich erkennen? Ich werde sozusagen hier auch die Ebenen immer wieder wechseln, also manchmal eher an der Oberfläche bleiben wir hier im Diskurs sozusagen auf der Ebene der Forderungen. Ich werde das nur jetzt stichwortartig hier kursorisch aneinanderreihen. Es gibt deutliche Ähnlichkeiten in den Debatten zu den Moscheebauten, Minarettverbot, zu den Synagogendebatten. Salomon Korn hat bereits darauf hingewiesen, zu den Synagogendebatten im 19. Jahrhundert. Ja? Auch hier die Frage, wie sehen sie aus, wie groß dürfen sie sein, passen sie sozusagen zu uns, auch von der Architektur. Eine weitere Forderung, die zumindest in Österreich immer wieder erhoben wird, auch von der FPÖ, ist die, dass die Predigten und auch die Gebete, also nicht nur die Predigten, auch die Gebete nur mehr auf Deutsch erfolgen dürfen. Das wird unmittelbar natürlich auch das Judentum treffen, wie ihr vielleicht wisst. Oder als, wie ich meine, doch der Gipfel sozusagen auch der Diskriminierung, der üblen Nachrede, wenn man so will, des Rassismus, die Forderung, das Religionsbekenntnis im Reisepass zu vermerken. Auch hier spricht dieser, wenn man so will, Generalverdacht, dem Muslime ausgesetzt sind. Ich darf daran erinnern, auch das kennen wir aus der Geschichte, aus der langen Geschichte des Antisemitismus. Ich springe jetzt auf eine andere Ebene, auf die, wenn man so will, des Unbewussten. Wir können, oder ich stelle es einmal so in den Raum, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus entsprechen im Unbewussten einer, wie Sigmund Baumann es genannt hat, Allophobie. Also einer, sagen wir zwar wieder bei der Phobie, aber in dem Fall, denke ich mal, geht das, einer neurotischen, eben irrationalen Angst vor dem anderen. Allophobie, beides sozusagen ist im Antisemitismus wie im antimuslimischen Rassismus zu entdecken. Wobei wir könnten hier sagen, im antisemitischen Fall wäre es sozusagen die Angst vor dem nahen Fremden, während im antimuslimischen hier die Angst oder die Phobie von dem Fremden, unter Anführungszeichen Fremden, doch schlagend ist. In beiden Fällen, im Antisemitismus wie im Rassismus, also im antimuslimischen Rassismus, dient die eigene Religion, das Christentum, als Referenzrahmen. Das Wir ist in der Regel ein christliches, ein abendländisches. Am deutlichsten, wie ich meine, sind die Ähnlichkeiten bei der Konstruktion und bei der Behauptung, wenn man so will, eines, ja, heute sagen wir es polemisch, Koran-Moslems in Parallelisierung dazu der sogenannte, unter Anführungszeichen, Talmud-Jude. Das bezieht sich auf Johann Eisenmengers entdecktes Judentum, also Anfang des 18. Jahrhunderts, ein Schlüsselwerk des Antisemitismus. Gleiches gilt für den Talmud-Juden, eben daher der Begriff von Eugen Rohling von 1871. Es heißt hier, oder was meint die Rede vom Koran-Moslem oder vom Talmud-Juden? Das meint die Ableitung einer, ich habe schon erwähnt, prinzipiellen Verkommenheit, Bösartigkeit, Feindseligkeit aus den Büchern. Wie zum Beispiel das moralische Recht, Christinnen zu täuschen oder gar zu betrügen. Ihr kennt es vielleicht, das ist dieser Takia-Vorwurf, ja, überhaupt das Fieseste, was so, ja, in diesen Diskursen auch rumschwirrt, was Muslimen zum Vorwurf und Muslimas zum Vorwurf gemacht wurde. Ganz kurz, wie so vieles hat es natürlich einen wahren Kern. Also Takia meint das Recht. Also sagen wir es zunächst, wie es von antimuslimischer Seite heißt, dort wird behauptet, also zum Beispiel dem Heinz-Christian Strache sitzt jemand gegenüber mit muslimischem Hintergrund, egal ob sich selbst als Moslem verstehend oder nicht. Das ist auch hier zweitrangig, zumindest für Strache, für ihn ist und bleibt er natürlich muslimisch. Und er bekennt sich jetzt zur Demokratie, zur Frauen, unter Anführungszeichen, Gleichberechtigung, zu den Menschenrechten. Was antwortet Strache? Takia. Das heißt, quasi, ich weiß, du darfst mich belügen. Deine Religion erlaubt dir, mich zu belügen. Du bist ja gar nicht für die Demokratie in Wahrheit. Also du spielst ein falsches Spiel. Dadurch wird natürlich jede Debatte unmöglich. Ja? Da ist also die Debatte zu. Woher? Was ist der wahre Kern? Takia kommt, wie so vieles, aus dem Judentum, also es ist vor allen Dingen im schiitischen Islam, sozusagen als Prinzip, gilt dort als Prinzip und entstand natürlich unter dem Eindruck der Verfolgungen. Also wenn der Kreuzritter, also wenn du als Jude oder Jüdin vor dem Kreuzritter stehst und er steht mit dem Schwert erhoben so vor dir und sagt, bist du Jude, darfst du deine Religion verleugnen. Genauso im Fall von Moslem. Um dein Leben und Muslima, um dein Leben zu retten. Ja, eigentlich ein höchst zivilisatorisches Prinzip. Ja? Der Vorrang des individuellen Lebens vor dem religiösen Bekenntnis. Ja? Gibt es im Islam wie im Judentum. Und genau das wird natürlich weggelassen und wird sozusagen dann im Diskurs dann geschleudert als Vorwurf, ja, du hast das Recht, mich zu belügen. Wir sehen hier schon auch um diesen antimuslimischen Rassismus sozusagen, ich weiß schon, argumentativ kann man nicht bekämpfen, aber um ihm zumindest begegnen zu können, ist es wichtig, über die Ursprünge der einzelnen Anwürfe und der Stellungen natürlich Bescheid zu wissen. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Antisemitismus, gerade auch, wie ich es eben auch tue, in der pädagogischen Arbeit, weil sonst kommt man hier in der Regel nicht weiter. Ich habe es erwähnt, eine weitere Gemeinsamkeit ist die Ablehnung des alttestamentarischen, jetzt aus christlicher Perspektive, der Tora, eben die parallelisiert wird mit dem Koran, nämlich aufgrund des Charakters von Gott. Er ist eben ein Strafender. Gerd Wilders, der holländische antimuslimische Agitator, der jetzt oberflächlich betrachtet, im Unterschied zu Heinz Christian Strache, und darum will er auch nichts mit ihm zu tun haben, also hier ist diese Allianz noch nicht geschmiedet, wenn man so will, zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Dieser Gerd Wilders, der vordergründig betrachtet anti-islamisch ist, wenn man ein bisschen tiefer geht, wie ich meine, doch auch antisemitisch, zumindest spricht er antisemitisches. Es heißt zum Beispiel, oder antijüdisches, müsste man in dem Fall sagen, also es geht hier um die Religion. Es heißt, also nicht nur, er erhebt eben diesen Vorwurf der Takir, den ich gerade referiert habe, es heißt bei ihm auch weiters, dass das Alte Testament, also das ist sozusagen die aus christlicher Perspektive, die, wenn man so will, jüdische Bibel, und die meint er auch, dass er die ablehne aufgrund, Zitat, der harten Worte und der Grausamkeiten, die dort zu finden sind. Also das ist das, was man immer wieder kennt, was sich auch in so Sprachfiguren oder Bilder wie die alttestamentarische Rachsucht niederschlägt, also der christliche Suprematismus, also wir sind weiter, wir haben sozusagen jetzt unseren liebenden Gott im Unterschied zu euch, in dem Fall eben Muslime wie Juden und Jüdinnen. Antisemitismus wie antimuslimischer Rassismus operieren beide, das ist jetzt auch wieder Banalität, mit Gerüchten. Ich darf an die oder eine der Definitionen von Adorno erinnern: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Ja? Im antimuslimischen Rassismus geht es natürlich um Gerüchte. Das vielleicht bekannteste Gerücht ist das mit den Sparschweinen. Ich weiß, ist das bekannt? Also sogar Breivik, der hat viel geglaubt, aber es kommt in seinem Manifest auch vor und es dient ihm als wichtiges Argument, als Beleg für den Fortschritt der Islamisierung Europas. Dieses Gerücht wurde im Oktober 2005 von einer englischen mittleren Regionalzeitung in die Welt gesetzt, nämlich dass aufgrund des Protestes von Muslimen und Muslimas Sparschweine in England, eine mittelenglische Stadt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, von den Banken, also von zwei Banken, keine Sparschweine mehr ausgegeben werden. Ja, weil ihr wisst, dass Schwein unrein ist und es sozusagen eine Provokation der Muslime, der Muslimer sei. Die Zeitung selbst hat es innerhalb eines Tages zurückgenommen. Also hat es als Ente, sozusagen hat es zugegeben, das war eine Zeitungsente. Das war aber zu spät. In den Weiten des Internets, und das mag ich nur in den Raum stellen, auch hier werden wir nicht auch noch ausdiskutieren können, inwieweit dieses neue Medium, eben auch dieser Verbreitung von Gerüchten und damit auch einem mehr an Rassismus und Antisemitismus auch den Weg ebnet. Oder am Beispiel von Breivik. Ich glaube, dass die Tat von Breivik ohne Internet nicht möglich gewesen wäre, ohne dass ich da jetzt zur Maschinenstürmerei aufrufe oder vielleicht auch wie einer klingen will. Gemeinsamkeit gibt es auch in den Blutfantasien, die hinter den verschiedenen Unterstellungen Vorwürfen haben. Wir kennen es aus dem Antisemitismus. Diese Blutfantasien haben ihren Ursprung in den eigenen, natürlich unbewusst kannibalistischen Praktiken des Christentums, Leib Christi, Eucharistie, hier nur als Stichwörter. Und diese Blutfantasien, wie gesagt, die eben auch Projektionen des eigenen Kannibalismus sind oder so gesehen werden können, toben sich jetzt genau an jenen aus, denen der Verzehr von Blut streng verboten ist. Also ich darf hier nur die Agitation gegen das Schächten in den Raum stellen oder als eine Variante dann, wo da kommt natürlich auch dann der Ritualmord, also die Ritualmordfantasie dazu, die aktuellen oder gerade ja, nicht mehr aktuellen Beschneidungsdebatten, zu denen meiner Meinung nach die ja, Teile der radikalen Linken, der ich mich zugehörig fühle, viel zu wenig gesagt haben wurden. Also ich halte diese Beschneidungsdebatten, zumindest wie sie in Österreich geführt wurde, für die größte antisemitische öffentliche Diskussion, wenn man so will, nach 1945. Und gerade die, die sich den Kampf gegen den Antisemitismus verschrieben haben, haben auffällig geschwiegen in dieser Beschneidungsdebatte, wenn nicht sogar Schlimmeres. Beides, Antisemitismus wie antimuslimischer Rassismus, sind geprägt von Verschwörungsfantasien, von Untergangsfantasien. Die Rede war zunächst von Überfremdung, dann von Islamisierung. Es wird behauptet, dass es, oder gefürchtet, es komme zum Untergang des Abendlandes. Dieses Abendland, und da verwebt sich sozusagen Antisemitismus, Rassismus auch im Diskurs, dieses Abendland, wie wir auch bei Breivik lesen können, mit dem Holocaust-Komplex oder dem Schuldkomplex, wie ihn auch Broder leider beklagt, dieses Abendland ist zuerst wehrlos gemacht worden. Ja? Also dieser Untergang hat eine Vorgeschichte, wurde vorbereitet. Es gibt natürlich, und da bin ich eben wie angedeutet, bei den Hintermännern, also damit beim Antisemitismus, es gibt quasi ein Interesse am Untergang Europas, vor allen Dingen eben ein Interesse der USA oder noch deutlicher der US-amerikanischen Ostküste. Und die Muslime sind quasi in diesem Spiel der Globalisierer, wie es bei der FPÖ heißt, oder bei die Einweltler, das kommt von One World, sozusagen, die wollen die ethnische Substanz Europas auslöschen, sie wollen ein überfremdetes, durchmischtes, islamisiertes Europa, das ihm quasi wehrlos sei gegenüber den Globalisierern. Ja, gemeinsam ist beiden auch, wenn man so will, das Subjekt. Wer Juden und Jüdinnen hasst, hasst in der Regel auch Muslime und Muslimas und vice versa. Historisch betrachtet kann man ja, oder rufe ich in Erinnerung, dass seit den Kreuzzügen das christliche Abendland immer einen Zweifrontenkrieg geführt hat. Im Innern gegen die Juden und Jüdinnen, im Äußeren gegen die Osmanen, die Türken, die Sarazenen, wie immer sie genannt wurden. Oft, wie etwa zur zweiten Wiener Gesera, also zur Wiener Vertreibung 1670-71, diente der Vorwurf an die Juden und Jüdinnen, mit den äußeren Feinden, in dem Fall mit den Osmanen, im Bunde zu sein, als Grund für die dann stattfindende Vertreibung, für den Pogrom. Ja, auch hier gab es nicht, beginnend eben von den Kreuzzügen, aber nicht damit endend, bis ins 17., 18. Jahrhundert und dann auch im 19. Jahrhundert, am Beispiel dann auch von Frankreich und den Juden, die hier wieder mit ihnen in Verbindung gesetzt wurden, immer wieder den Vorwurf, dass der innere Feind mit dem äußeren, in dem Fall eben mit den osmanischen Heeren, unter einer Decke steckt. Und schließlich die letzte Gemeinsamkeit, der Vorwurf der Illoyalität gegenüber dem Staat, den man nur qua Bürgerschaft, also nur abstrakt angehört, also man ist kein vollwertiges Mitglied, man bildet einen Staat im Staat, wie man das früher nannte. Heute spricht man hier von Parallelgesellschaft, also das ist der Vorwurf, dass man das bildet. Oder die FPÖ in ihrem eigenen Drang auch zur Radikalisierung dieses Diskurses spricht hier schon von Gegengesellschaft. Ja? Also wem diese Parallelgesellschaft noch nicht bedrohlich genug ist, der kriegt dann noch die Gegengesellschaft als Drohung oder behauptete Realität. Ja, so viel zu den Gemeinsamkeiten. Vieles, wie gesagt, ist banal. Vieles ist auch deswegen oder existiert angemein. Vieles an Gemeinsamkeit existiert aufgrund der Ähnlichkeiten von Judentum als Religion und Islam als Religion und sehr vieles auch aus der Tatsache, dass, wie gesagt, das Subjekt von beiden identisch, in der Regel identisch ist. Nun zu den Unterschieden. während es im Antisemitismus eine genaue Vorstellung von der Schlechtigkeit des Judentums gibt und die einzelnen Juden und Jüdinnen sozusagen deduktiv in diese Vorstellungswelt reingepresst werden, arbeitet der antimuslimische Rassismus genau umgekehrt, also nicht deduktiv, sondern induktiv. Er verallgemeinert, wie der Rassismus das tut. Er schließt vom Einzelnen oder von mehreren auf alle Muslime, auf alle Muslimas. Ein weiterer wichtiger Unterschied, auf den immer wieder hingewiesen wird: Das Objekt des antimuslimischen Rassismus ist ja unten, wenn man so will, schwach im Mittelalter, auf jeden Fall vor der Aufklärung. Das Objekt des Antisemitismus ist ein verfolgendes. Das ist, wird oben halluziniert. Es gibt keine Weisen von Mekka. Ja? Es gibt die Weisen von Zion. Und wie gesagt, auch hinter der Islamisierung, die mit den Waffen ja, der Gebärmutter, der Kampf der Wiegen, wie das Eibel Eibelsfeld schon in den 90er Jahren nannte, also auch bei dieser Islamisierung, da stecken dahinter die Globalisierer. Ja. Also die Verschwörung geht nach wie vor oder ist nach wie vor unter Anführungszeichen eine jüdische, also diese Weltverschwörung. Und in dieser Weltverschwörung erfüllen eben die Muslime, die Muslimas die Funktion, ja, wie Susanne Winter das einmal formuliert hat, quasi wie ein Tsunami, Zitat Ende, über Europa hereinzubrechen. Dann, und es knüpft an diesen Unterschied zwischen Macht und Nichtmacht, zwischen stark und schwach, jeweils auch natürlich in der Fantasie an, ein wohl ja, der wichtigste Unterschied: Der antimuslimische Rassismus kennt die dem Antisemitismus eignende sogenannte, und da beziehe ich mich auf Klaus Holz, dritte Unterscheidung nicht. Was meint diese dritte Unterscheidung? Sie meint, dass Juden und Jüdinnen einerseits, ja, wie alle anderen sozusagen gemeinschaftsfremde Gruppe sind, aber, und das ist jetzt das Zusätzliche, das Dritte, andererseits aber eine mit Moderne und mit deren Sozialmodellgesellschaft identifizierte Gruppe darstellen. Also sie sind mehr als nur die andere, sie sind auch das Gegenprinzip gegen jede Gemeinschaftsbildung. Sie sind, wie Holz das auch an anderer Stelle nennt, nicht Identität. Der Islam ist der Feind, mit dem man Frieden schließen kann. Die Juden und Jüdinnen als der Dritte können nur vernichtet werden. Ein vorletzter Unterschied, auch ja, anknüpfend an das jetzt Gesagte: Dem antimuslimischen Rassismus fehlt eine ganz zentrale Funktion, die der Antisemitismus hat und die ihn ja nicht obsolet macht, auch gerade für die extreme Rechte und politisch Verwandte, weil ja, er im Unterschied zum Rassismus, zum antimuslimischen Rassismus erklärt. Er hat also Erklärungsfunktion. Er ist nämlich mehr, und das ist aus der Perspektive eben der Vorurteilsforschung nicht erschließbar. Er ist mehr als Vorurteil, als Vorurteilsarrangements. Er ist eine Weltanschauung oder, mit Detlef Clausen, eine Alltagsreligion. Ja, also total bis ja, totalitär. Er stiftet Sinn, wo kein Sinn ist. Während zumindest im Fall, und jetzt bin ich wirklich beim vorletzten Unterschied, zumindest im Fall der extremen Rechten das Judentum prinzipiell und der Antisemiten, also der deklarierten Antisemiten und Antisemitinnen, das Judentum prinzipiell abgelehnt und alles Jüdische als feindlich und bösartig halluziniert wird, wird der Islam, wie es bei der FPÖ heißt, in seinen jeweiligen Stammländern als legitime Lebens- und Kulturform anerkannt. Ja? Also das ist etwas, was man vom Antisemitismus nie hören wird, dass er seinen Objekten oder der Religion seiner prospektiven Opfer diesen Respekt zollt. Es gibt zwar auch hier Neid und Ambivalenz, sicherlich, aber hier bei der FPÖ geht es sogar so weit wie im Papier Wir und der Islam aus dem Jahr 2008, dass man dem ja hier jetzt politischen Islam Bündnisangebote macht gegen, wie es heißt, die Weltherrschaftsansprüche der USA. Und auch darum ist es falsch, zumindest im Fall der FPÖ, von anti-islamisch zu sprechen. Es ist antimuslimisch. Ja, und ein letzter, nicht ganz unbedeutender Unterschied, ganz kurz, der moderne Antisemitismus, und das ist auch schon in die Definition reingenommen worden sehr oft, ist antimodern. Ja, manche nennen ihn auch eine antimoderne Reaktionsbildung auf die Moderne. Der antimuslimische Rassismus ist nicht antimodern, zumindest in meiner Perspektive, sondern antitraditionalistisch. Ja, also er argumentiert, und durchaus ähnlich vielleicht das schon, wie die Aufklärung gegenüber dem Judentum sozusagen aus überlegener, aus näher beim zivilisatorischen Endziel stehender Warte. Ja, so viel abschließend zu den Unterschieden. Wie gesagt, wir können jetzt abwägen, was überwiegt, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede. Ich glaube, das ist relativ egal. Mir war es nur wichtig, beides herauszuarbeiten und dafür zu plädieren, ja, für den Vergleich. Er ist nicht nur zulässig, er ist notwendig. Man muss natürlich dabei einiges berücksichtigen, eben zum Beispiel auch, was der Unterschied ist zwischen sogenannter Islamkritik und dem antimuslimischen Rassismus. Und wir müssen auch, und das vielleicht nur zum Schluss, das werden wir jetzt heute nicht mehr diskutieren, das wäre eine eigene Veranstaltung, natürlich auch für solche Vergleiche bietet sich auch natürlich anderes an, etwa der Vergleich des politischen Islam, des Islamismus mit dem Nationalsozialismus oder mit dem Faschismus. Ja. Aber wie gesagt, mit einer gewissen Redlichkeit und möglichst ohne Demagogie und Rassismus. Danke.